Ja, hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Woche Nummer 11, 2011 und am 13.03. nehmen wir das Ganze auf und ja, ich muss sagen, die Sendung könnte chaotisch werden, weil ich habe nicht viel Zeit gehabt, mich vorzubereiten und ja, meine Gedanken sind auch ganz woanders. Ich komme gleich dazu. Ich habe nur drei andere Meldungen außer der Japan-Geschichte und das war das, was ich recherchiert habe, bevor das Ganze passiert ist. Dazu sage ich dann gleich noch was. Es ist wirklich dramatisch. Aber ja, ich möchte trotzdem noch die drei anderen Themen vorher bringen. Fast schon lachhaft, aber naja, gut. Muss sein. Google Chrome 10 ist erschienen und das Update lief wie immer ganz einfach so im Hintergrund. Ja, ging also relativ, ja, fast unbemerkt über die Bühne, wie immer. Es gab wichtige Neuerungen, beispielsweise, dass das Ganze jetzt im Sandboxing-System arbeitet, voll und ganz. Die Geschwindigkeit ist in einigen Bereichen nahezu verdoppelt worden durch diese V8 JavaScript Engine, also die wurde komplett überarbeitet und da wird jetzt also einiges schneller laufen. Ich selbst merke es jetzt nicht wirklich, außer vielleicht bei so Seiten, die eben automatisch updaten, wie eben Twitter zum Beispiel. Gleichzeitig fiel mir die Woche noch was anderes. Also das brauchte übrigens gar nichts zu machen. Das Update von Chrome geht wie immer automatisch. Höchstens bei Linux kriegt ihr dann eben noch eine Benachrichtigung vom System. Zusätzlich fiel mir eben auf, die Profile bei Google haben sich drastisch geändert. Sehr schön, sehr zum Vorteil. Da ist jetzt auch Picasa endlich mal richtig integriert, ja, so wie es gehört. Ein eigener Reiter dafür ist da vorgesehen. Ich spreche allerdings von der englischen Seite. Ich kann nicht sagen genau, ob das auf der deutschen auch ist, weil ich ja die englische Version benutze von dem ganzen Google-Zeug. Und dort ist jedenfalls alles schön übersichtlich. Auch ein neues Design ist gemacht worden. Man hat mehr Möglichkeiten, Sachen über sich zu veröffentlichen, und das heißt, diese Google-Profilseite, die wird langsam richtig erwachsen, die wird langsam richtig nützlich, weil bisher war das alles nur ziemlich rudimentär und hat auch ziemlich, ja, so hingeklatscht gewirkt, ja, so nicht wirklich ausgetüftelt, ja, und das sieht jetzt deutlich, deutlich besser aus, sieht jetzt richtig schön aus, und man könnte jetzt diese Seite tatsächlich jemand als eigene, ja, Profilseite tatsächlich jemand den Link geben, ohne dass man gleich da, ja, sag ich mal, auf taube Ohren stößt dann. Ja. Also normalerweise war das bisher so, wenn man jemand die Google-Profiladresse gegeben hat, die haben da drauf geguckt, das war ein totales Chaos und ja, das war's dann. Aber jetzt ist es richtig nützlich und wie gesagt, man kann auch jetzt Picasa, wenn man möchte, komplett integrieren als eigener Reiter, so dass man auch seine private Foto, seine öffentlichen Fotoalben natürlich hier besser präsentieren kann. Ja, ja, dann noch Facebook-Kommentare, habe ich einen Artikel gefunden, soll als Trojaner fungieren jetzt. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Ich meine, Trojaner, ja, mittlerweile sagt man zu allem Trojaner, was vielleicht irgendwie sicherheitstechnisch irgendwie relevant sein kann, alles Blödsinn. Aber was gemeint ist bei diesen Kommentaren, dass sich eben Facebook jetzt tatsächlich immer mehr in diese Webseiten eingräbt. Man hat das ja auch mit diesem Facebook-Button, mit diesem Like-Button beispielsweise schon gemerkt. Diese Like-Button, ja, waren bei den Netzseitenbetreibern wie so ein Virus, haben die sich ausgebreitet, ja, und waren da eben auf einmal überall. Das ging eigentlich ja noch. Ja, weil jemand, der eben kein Facebook-Account hatte, der, ja, konnte eben hier kein Like geben, ja, aber das ist ja nicht weiter tragisch, sage ich mal jetzt so, ne? Anders sieht es bei den Kommentaren aus, wenn zum Beispiel jetzt das Kommentarsystem, wie schon von einigen Website-Betreibern dann eben angekündigt, nur noch über Facebook läuft, das alte dann rausgemacht wird, das neue reingesetzt wird, dann muss man einen Facebook-Account haben, um zu kommentieren. Ich find's nicht ganz gut so, weil überhaupt diese Anmeldengeschichten, ich bin Verfechter von den anonymen Kommentaren. Ja, ich weiß, da gibt es Kontroversen, aber nur anonym kann jemand seine wirkliche Meinung äußern, finde ich. Weil es gibt viele Fälle. Man macht sich da ziemlich einfach, wenn man sagt, ja, wer seine Meinung äußert, der muss auch dazu stehen. Nein, muss er nicht. Nicht umsonst sind zum Beispiel auch Wahlen geheim. Ja. Man muss auch sicherstellen, dass derjenige keinen Nachteil davon bekommt, wenn er seine Meinung äußert. Man kann nicht sagen, ja, wenn er Nachteile davon bekommen könnte, dann soll er es eben nicht tun. So einfach geht das nicht. Ja, das wäre das Ende der freien Meinungsäußerung. Ja, wenn man nur noch Angst haben muss, ja, dass eben seine Meinung irgendwie was tut. Deswegen kann man seine Meinung auch, das ist auch grundgesetzmäßig garantiert, auch veröffentlichen bzw. verbreiten, ohne dass man seinen Namen dazu angeben muss. Im Internet bleibt das natürlich den Website-Betreibern überlassen, weil die ihr Hausrecht genießen. Aber ich kann nur appellieren, Leute, gerade jetzt hier mit dieser neuen Bedrohung, sage ich mal, über die Facebook-Kommentare. Ich bin kein Facebook-Gegner, im Gegenteil, ich nutze Facebook sehr, sehr häufig. Allerdings ist das hier eine Gefahr, dass eben keine anonymen Kommentare mehr gemacht werden können. Und somit dann eben auch die Kommentarqualität insgesamt vielleicht steigt, aber die Wahrheit, der Wahrheitsgehalt in den Kommentaren durchaus sinken kann. Ja, wenn jemand zum Beispiel in einer Firma arbeitet und hätte was zum Thema beizusteuern, dann wird das vielleicht nicht tun oder vielleicht sogar verfälscht tun, verfälscht darstellen, wenn seine Meinung eben nicht mehr anonym gemacht, geäußert werden kann. Weil er eben Angst haben muss, dass zum Beispiel die Firma dann eben ja, Maßnahmen gegen ihn ergreift. Also das ist schon wichtig, finde ich, anonyme Kommentare. Ja, also Facebook, Twitter hatte ich schon mal angesprochen. Twitter hat leider die Woche über wieder mal bewiesen, dass sie die Nachrichtenquelle Nummer 1 ist. Muss man ganz klar sagen, und gerade bei Katastrophen eine große, große Rolle spielt. Ich meine, mittlerweile ist Twitter und Facebook sind ja schon verantwortlich für zwei Regierungsumstürze, ja, in Thailand und in Ägypten. Die wurden angefacht quasi durch diese sozialen Netzwerke. Und hier wurden also ebenfalls viele Nachrichten getwittert bei der Katastrophe in Japan, die vielleicht nicht so schnell oder vielleicht, da komme ich später nochmal dazu, gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt wären. Ja, also was ist passiert? Klar, ich brauche es euch, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Japan ist im Chaos versunken durch ein Erdbeben. Wie ich heute Morgen gehört habe, ist es hochgestuft worden auf 9,0. Das ist das schwerste Erdbeben, das Japan seit Aufzeichnung der Erdstöße überhaupt erlebt hat. Seit 140 Jahren wird das gemacht. Eines der stärksten Erdbeben weltweit. Und das Unglaubliche ist, das Erdbeben hatte eben noch nicht mal direkt auf dem Festland stattgefunden, sondern vor der Küste Japan. Was allerdings auch dazu geführt hat, dass es nicht nur direkt Erdbebenschäden gab, sondern auch verheerende Schäden durch einen Tsunami. Ihr könnt die Bilder eigentlich überall sehen. Ihr braucht nur den Fernseher anzuschalten oder auf jede beliebige Newsseite im Internet zu gehen. Deswegen möchte ich das nicht weiter durchkauen. Da könnt ihr sehen, was für Horror Ausmaße diese Katastrophe ja, angenommen hat. Naja, ich muss ganz klar sagen, also ich bin immer noch schockiert, ja. Ja, ich hoffe, dass da dann auch noch ja, weiteres eben ja, sagen wir mal, Schlimmeres, ach, was heißt Schlimmeres? Das kann es eigentlich schon schlimmer werden. Naja, verhindert werden kann durch die guten Zivilschutzkräfte der Japaner. Trotzdem ist eben komplettes Chaos ausgebrochen, weil eben auch die großer Teil von der Infrastruktur im Nordosten Japans zum Erliegen gekommen ist. Ich habe die Woche über seitdem eigentlich nur getwittert und diese Nachrichten rausgehauen. Ich habe da nicht mehr viel recherchiert. Deswegen, bin auch ein bisschen ausgelaugt, muss ich auch sagen, das geht mir schon ziemlich nah. Ich bin ja großer Japan-Fan, wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr öfters mal hier in die Rios Wohnzest reingehört habt. Ja, dann nimmt einem das natürlich schon ziemlich mit und es ist schon grausam. Aber ich muss ganz klar sagen, das Ganze, die ganze Katastrophen, die durch das Erdbeben und dem Tsunami jetzt primär entstanden sind, treten bei mir schon in den Hintergrund, denn es ist ein nukleares Chaos ausgebrochen, eine nukleare Katastrophe. Ich weiß, das ist auch bei vielen TV-Sendern werden widersprüchliche Meldungen gezeigt. Das kommt daher, weil es anscheinend große Diskrepanz gibt über die Newsredaktion in Tokio, die ihre Quellen eben ihre eigenen Quellen haben, über Leute, Professoren, Leute vor Ort, die eben auch über Twitter die Nachrichten herausgeben, auch Experten, wie gesagt, die direkt dort sind und das mitbekommen und dem, was der Betreiber sagt, was die Atombehörde sagt und was die Regierung sagt. Jeder sagt irgendwie ein bisschen etwas anderes. Fakt ist, und das muss man ganz klar sagen, es gibt zwei Kernschmelzen. Und zwar eins, einmal, oder beziehungsweise in Fukushima 1, der Reaktor 1 und Reaktor 3 haben eine Kernschmelze. Bei dem ersten Reaktor, der ist ja explodiert, beziehungsweise eben nicht der Reaktor, sondern das Reaktorgebäude, wie so schön gesagt wird. Der Reaktor sei unbeschädigt, ist natürlich vollkommen Mumpitz, wenn das Reaktorgebäude in der Luft liegt, ist der Reaktor nicht unbeschädigt, denn wenn der Reaktor unbeschädigt wäre, dann wäre auch kein Wasserstoff ausgetreten, das sich eben verdichtet hätte und dann zu einer Entzündung geführt hätte im Reaktorgebäude. Das weiß eigentlich jeder, nur offenbar möchte es keiner direkt sagen, weil die Regierung das eben anders darstellt. Gut. Die Kernschmelze ist dort im Gange, schon seit einiger Zeit. Das fast Grausame ist, ich habe an einem Tag, an dem das passiert ist, bin ich morgens aufgestanden, habe die Twitter-Nachrichten gelesen und habe dann gehört, was die Regierung zu dem Unfall in dem Atomkraftwerk gesagt hat. Und da war mir sofort beim ersten Satz klar, es ist was Schlimmeres passiert. Die Japaner haben eine gewisse Ausdrucksweise. Man kann das sehr gut zwischen den Zeilen lesen. Ja. Zumindest konnte man das am Anfang. Und da war ziemlich schnell klar, dass es eine Kernschmelze gegeben hat. Beziehungsweise, dass die Situation außer Kontrolle ist bei den Reaktoren. Gut, dann kam eben heute auch die Meldung, dass der zweite Reaktor eine Kernschmelze hat. Beide Reaktoren. Hüllen sind offenbar noch so weit intakt, dass man also nicht sagen kann, dass es eine Explosion des Reaktors gegeben hat direkt. Ja. Das wird sich vielleicht noch ändern, während wir hier sprechen. Unglaublich, dass ich das überhaupt sagen muss, aber es ist nun mal so, weil die Situation ist vollkommen außer Kontrolle geraten. Man weiß auch im Prinzip gar nicht genau mehr, was passiert. Alle Mechanismen sind ausgefallen, durch die Explosion ist alles zerstört. Man hat keine Möglichkeit mehr überhaupt festzustellen, was in dem Reaktor jetzt momentan abläuft. Man probiert jetzt beide Reaktoren mit Seewasser zu kühlen, mit Meerwasser. Das bedeutet natürlich auch, dass es eine unglaubliche Verseuchung geben wird in diesem Gebiet. Das sind lauter so Sachen, die schon fast in den Hintergrund treten. Man hört immer nur, ja, so und so viel 1000 Millisievert, ja, 400 mal höher als normal die Strahlenbelastung. Aber was das wirklich bedeutet, das ist überhaupt gar nicht mehr nachzuvollziehen. Ja. Ich weiß nicht, wie das überhaupt dann noch gemacht werden soll. Ja, wie das überhaupt noch, ja, wie soll ich das sagen? wie das überhaupt noch unter Kontrolle gebracht werden soll, diese Verseuchung dort. Das ist die absolute Atomhölle dort. Ja? Es ist unglaublich. So muss man das ausdrücken. Da werden mit Zahlen herumgeworfen, ja? Als ob das nichts wäre. Ich meine, klar, irgendwo ist Schutzreaktion, was soll man machen? Ja? Man versucht jetzt noch Schlimmeres zu verhindern. Die Leute, die dort arbeiten, sind hoch verseucht bereits, ja. Denen gebe ich keine 10 Jahre Lebenserwartung mehr. Ja? Vielleicht sogar noch weniger. Es ist ein grausames Desaster, was dort abläuft. Mehrere hundert Menschen aus der Region sind verseucht. Und der Betreiber sagt so schön, die werden jetzt entseucht. Als ob das so einfach wäre. Es ist unglaublich. Der Reaktor, der Betreiber selbst hat bis zum Schluss gesagt, der Reaktor ist unter Kontrolle, kein Problem und alles Quatsch. Ja, selbst jetzt versucht er natürlich, das Wort Kernschmelze größtenteils zu vermeiden. Die Regierung sagt, es ist nicht auszuschließen, dass es zwei Kernschmelzen gegeben hätte. Das ist alles Blödsinn. Jetzt hat sich ein Regierungssprecher offenbar hier in die Nesseln gesetzt und hat heute Morgen dann auch gesagt, eben, dass man mit die zwei Kernschmelzen versucht, unter Kontrolle zu bekommen. Also das heißt, die Kernschmelze ist dann doch zugegeben und der Betreiber möchte es am liebsten überhaupt nicht zugeben. Es ist furchtbar. Es ist eine Katastrophe. Selbst wenn jetzt nichts mehr weiter passiert, was wir alle hoffen, ja, dass nichts mehr weiter passiert, ist das eben ein furchtbares Ereignis und die Verseuchungen, die werden noch dramatische Auswirkungen haben. Ich bin teilweise ziemlich entsetzt, was eben diese Informationspolitik da zeigt. Ja. Ich muss sagen, es gibt eigentlich keine andere Lösung, als dass die Regierung dann zurücktritt. Ja, ich glaube, noch nie hat eine japanische Regierung in der Nachkriegszeit die eigene Bevölkerung so belogen und versucht, die Wahrheit zu vertuschen, wie jetzt in diesem Fall. Das ist unglaublich. Das ist nicht Japan-like, was dort momentan abgeht. Japaner sind zumindest was so in diesen öffentlichen Bereichen angeht, sehr, sehr ehrlich Menschen. Und das kann man durchaus pauschalisieren. Und die Bevölkerung ist nicht gewohnt, in diesem Maße angelogen zu werden. Ja. Wenn jetzt der erste Schock weg ist von den ganzen Ereignissen, dann wird das Konsequenzen haben. Ich hoffe auch, dass das Konsequenzen haben wird für die Regierung. Es ist unglaublich, welche Vertuschungsmethoden da an den Tag gelegt wird. Ist mir schon klar, dass die Atommafia auch dort ihre Leute drin hat, wie wahrscheinlich in jedem Land. Und die Betreiber dieser Atomanlagen, das ist einfach unverantwortlich. Und es zeigt, dass die Atomindustrie skrupellos ist und keinerlei Respekt vor menschlichem Leben hat und total alles an Gewinn und Geld in den Vordergrund stellt. Ja. Ich bin entrüstet und auch bei uns die Kommentare teilweise von, ich muss gerade sagen, von den Idioten, ja, von den vollkommen hirnlosen Idioten, die meinen, sie könnten jetzt sowas bringen wie, ah ja, das ist schon okay, das ist im Szenario, das ist unter Kontrolle, das macht ja nichts und so weiter, ja, alles klar, Atomkraft ist sicher, in Deutschland passiert das nie, klar, ne, sicher, ja, in Deutschland passiert das nie, das hat man vorher über Japan auch gesagt und Japan war die ganze Zeit für Deutschland die Vorzeigenation, was Atomkraft angeht, ja, die Vorzeigenation. Man hat gesagt, ja, die Reaktoren funktionieren einwandfrei seit vielen Jahrzehnten, Japan wunderbar, so sollte das sein und als Vorbild hat das Ganze fungiert und ja, man hat gesehen, es ist eben kein Vorbild, beziehungsweise wenn das das Vorbild sein soll, ja, dann bin ich entsetzt, ja. Es gab auch 2004 in Deutschland schon Störfälle, in Biblis beispielsweise, die eben nahe an diesem Szenario dran waren. Es war sehr knapp damals und das war nicht der erste Fall, wo es sehr, sehr knapp war. Bisher hat man alles unter Kontrolle bekommen. weil eben die Infrastruktur da noch vorhanden war. Ja. Aber es ist immer und immer wieder so, dass Notstromversorgung von Atomkraftwerken ausfallen. Ja. Wie hier hat man 14 Dieselgeneratoren gehabt, die sind ausgefallen durch das Erdbeben, ja, und eben Tsunamis und so weiter. Ja. Und dann kann das eben passieren. Und ich möchte da wirklich, also ich finde das immer wieder der Hammer, wenn es heißt, ja, in Deutschland gibt es halt auch keine solche starken Erdbeben. Nur ja, klar. Ich habe schon 2007 in einem Blogartikel geschrieben, dass wir unser eigenes Grab schaufeln, wenn wir weiter Atomkraftwerke betreiben. Warum jedes Land, das Atomkraftwerke betreibt, ist direkt verwundbar. Sei es durch Naturkatastrophen, aber auch durch gezielte Angriffe. Mit wenigen Kampfflugzeugen könnte man eine Nation komplett in die Knie zwingen. Man müsste ja, wie man jetzt sieht, noch nicht mal den Reaktor selbst angreifen, der ja gut geschützt ist in Deutschland. Nein, es würde ja reichen, wenn man die Turbinenhäuser, die Pumpenwerke und so weiter außerhalb angreift und dann eben die Stromverbindung zu diesen Kraftwerken trennt. Das heißt, Stromverbindung trennen. Das ist ja für einen militärischen Angriff überhaupt null Problem. Die Turbinenhäuser und Pumpen außer Gefecht setzen, beziehungsweise die Dieselgeneratoren angreifen. Und das war's. Dann braucht man sich nur noch zurückzuziehen und in ja, 10, 12 Stunden ist das Land dann eben am Ende. So. Und das könnt ihr jetzt mal wirken lassen, ja, weil genau so ist es. Und das habe ich damals beschrieben. Habe damals auch ja, sehr viel Spott geerntet. Und ich denke, dass jetzt den meisten der Spott im Halse stecken geblieben ist. Und es zeigt, zeigt eben auch, dass Atomkraft auf keinen Fall sicher ist. Ja. Weltweite Atomkraft, ja, abschalten ist klar. Ich meine, Atomkraft ist am Ende. Ja, das zeigt. Eigentlich nicht erst, das weiß man eigentlich nicht erst seit diesem Unglück jetzt. Ja. Oh, ich muss was trinken, mein Hals ist schon ziemlich kaputt. Also man weiß es nicht erst seit diesem Vorfall. Ja. Aber es zeigt hier, dass selbst eine fortschrittliche, moderne Nation, die alle erdenkbaren Möglichkeiten und Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, um sowas zu verhindern, dass die es eben nicht verhindern können. Wenn irgendetwas Außergewöhnliches passiert, dann sind diese ganzen Sicherheitskonzepte einfach irrelevant, einfach uninteressant. Und deswegen kann es nur eine Lösung geben: sofortige Abschaltung aller Atomanlagen weltweit. Ja. Und ich sehe auch keine Alternative mehr. Die Gefahr ist einfach zu groß. Und wenn wir keinen Strom mehr haben, ja, bitte, dann haben wir eben keinen Strom mehr, beziehungsweise nur noch wenig Strom zur Verfügung. Aber das ist immer noch besser, als dass so ein Scheißding, Entschuldigung, einfach hochgeht. Und mittlerweile dürfte jeder Idiot kapiert haben, dass eben die Atomkraft nicht kontrollierbar ist. Wer das einfach nur behauptet, das ist einfach nur noch eine Schutzreaktion. Man will sich an etwas klammern, ja, um eben das Schlimmste quasi auszuschließen. Klammert man sich dann eben zur Vorstellung, ja, das ist anders, nein, das ist nicht uns, ja, Japan ist weit weg und nein, überhaupt. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die ersten Dinger kommen, wie zum Beispiel, ja, die japanischen Atomkraftwerke waren ja noch nie so sicher wie die deutschen. Obwohl eben die deutsche Atomindustrie uns immer Japan als Vorzeigenation für Atomindustrie hier vorgestellt hat. Ja. Atomindustrie, das skrupelloseste Haufen Gesocks, das es gibt, muss man ganz klar sagen. In jedem Land offenbar. Und ja, also ich weiß, ich bin teilweise auch sprachlos, muss man auch sagen. Mir versteckt die Sprache. Google hat eine Seite für Opfer und Suchende eingerichtet und das zwar relativ schnell, noch am gleichen Tag, an dem das Ganze passiert ist. Moment, ich muss mal gucken, die Adresse ist seltsam, die Adresse ist wirklich äußerst kompliziert. Ein bisschen seltsam gemacht worden, ich weiß auch nicht wieso. Da sowas ja, gemacht wurde. Moment mal. Mal schauen. Ja, die Adresse ist japan.person-finder.appspot.com. Also japan.person-finder.appspot.com. Unglaublich, diese. Naja, da hätte man auch eine kürzere URL nehmen vielleicht, aber was soll's. Immerhin hat Google da relativ schnell reagiert. Über Twitter ist das dann auch ziemlich schnell verbreitet worden. Mittlerweile gibt es viele, viele Einträge. Ich kann mal gucken, das ist immer weiter gestiegen, natürlich die Zahlen. Und gucken, wie viel die jetzt haben. Ja. Aha. Also momentan sind 109.200 Datensätze sind momentan dort vorhanden von Leuten, die eben andere suchen, beziehungsweise dann eben Meldungen von Leuten, die dann eben sagen, okay, hier, ich bin hier und hier und mir geht's gut. Ja, das Ausmaß ist halt noch gar nicht überschaubar und wenn, ich will immer sagen, wenn noch was Schlimmeres bei den Reaktoren passiert, aber viel Schlimmeres kann eigentlich gar nicht mehr passieren. Die Kernschmelze, gut, kann sie aufgehalten werden, dass es nicht durch den durch die Reaktorhülle der Kern sich frisst. Das ist die Frage, dass nicht noch mehr Radioaktivität austritt. Es ist allerdings schon dermaßen viel Radioaktivität ausgetreten. Ich habe schon gesagt, in einer Provinz im Norden hatte man 400-fache Strahlendosis, 400-fach mehr als erlaubt, Strahlendosis gemessen. Auf anderen ging es dann ähnlich. Und hier kommt gerade der Mo hier rein, der versucht anzurufen. Ich nehme ihn gerade mal rein, die Sendung. So. Hallo Mo. Ja, hallo Rio. Hi. Ja, hast du den Stream soweit verfolgt hier, den Podcast? Leider nicht ganz. Leider nicht. Ja, ja ich habe schon drüber gesprochen, über das totale nukleare Chaos in Japan, das ja schon eigentlich schon fast die anderen Ereignisse beziehungsweise die anderen Schäden durch die Katastrophe schon fast in den Hintergrund rückt. Und also ich bin so total schockiert, mir fehlen also wirklich teilweise die Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe einfach nur noch Hass auf diese verdammte Atomindustrie. Und das sind, also ich finde, das sind skrupellose Verbrecher in jedem Land. Und es ist traurig, ja, dass. Ja, das ist halt wichtig, dass wir jetzt uns nicht von irgendwelchen Verharmlosungen, sage ich mal, beschlichtigen lassen, sondern wir müssen wirklich jetzt fest daran bleiben, dass die Atomenergie abgeschafft wird, weil das hat einfach keinen Sinn. Natürlich nicht morgen, das weiß ich auch. Wenn man morgen jetzt alle Kraftwerke abschalten, das geht nicht. Aber demnächst. Also man soll jetzt einen Plan meines Erachtens aufstellen, wie man auf kürzesten Wege die notwendigen Energiereserven ersetzt. Ja. Zumindest sollten mal die Reaktoren gleich abgeschaltet werden, die jetzt eigentlich ja auch abgeschaltet würden, planmäßig. Ja, Ja. unsere 8 Ältesten, Genau, die die sind jetzt. ohnehin eigentlich nicht mehr, sie sind ja ein absolutes, Genau. unvoraussehbares Risiko. Die sind in den letzten paar Wochen haben da einige eine weitere Betriebserlaubnis bekommen, obwohl sie jetzt hätten müssen abgeschaltet werden. Die wären also jetzt laut das, was man seit zig Jahren plant, wären die jetzt abgeschaltet worden. Das ist jetzt verlängert worden. Und zumindest die müssten sofort vom Netz genommen werden. Ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Und das Risiko hier in Deutschland von wegen kein Erdbeben. Also ich möchte mal erinnern, dass hier gerade, sage ich mal, in der Gegend, wo ich jetzt wohne, in den Rheingebieten, dass da tatsächlich auch erhöhte Aktivitäten sein können. Das gab es ja auch vor einigen Jahren im Bereich Speyer, gab es ja einige kleinere Erdbeben. Mhm. Es ist nicht ausgeschlossen, auch größere Erdbeben sind nicht ausgeschlossen. Also aber vergessen wir mal die Erdbeben. Ja. Ich meine, wir reden hier immer nur von Erdbeben. Es reicht ja einfach, die Stromzufuhr komplett abzutrennen. Ja. Und damit ist der GAU da. Und denken wir jetzt mal auch an die erhöhte Sonnenaktivität, die wir im Moment haben, die jetzt im nächsten Jahr noch steigen wird. Mhm. Und wo ohnehin schon befürchtet wird, dass es den einen oder anderen Stromausfall gibt. Mhm. Ja, diese Stromausfälle werden dann universell sein. Ja, das sicher. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann bei so einem universellen Ausfall was passiert, ist gar nicht mal so klein. Ja, ich meine, die Naturkatastrophen, ja, sind ja nicht nur auf Erdbeben beschränkt. Es gibt ja auch Überflutungen bei uns, mittlerweile sehr häufig sogar. Ja. Das wird sich laut Meteorologen auch noch steigern in den nächsten Jahrzehnten, da durch die Klimawärmung, veränderten Verhältnisse. Und dann kommen eben auch noch, wie du gesagt hast, solare Einflüsse dazu. Ja. Aber auch, ich weiß, das hört man nicht gern, aber auch im Falle eines Angriffes von einem anderen Land, das habe ich schon angesprochen, für ein paar Kampfflugzeuge, die eben die Stromversorgung ausschalten zu den Reaktoren. Es ist die leichteste militärische Übung. Und eben dann die Generatoren und Turbinengebäude zerbomben. Die müssen gar nicht an den Reaktor kommen. Der Reaktor kann so gut geschützt sein, wie es soll. Die machen einfach das Drumherum kaputt. Infrastruktur von dem Kernkraftwerk außenrum innerhalb da zerstört. Keine Energieversorgung mehr. Dann ist keine Energieversorgung. Genau, kein Backup-System mehr. Und das war's dann. Dann brauchen die nur noch einen Tag zu warten. Ja, 12 bis 24 Stunden. Und dann ist das Land auf den Knien fertig. Man 3-4 Atomreaktoren angreifen. Und das war's dann für das ganze Land. Ja. Man muss auch ganz klar sagen, zu glauben, eine Energiequelle, die man nicht sofort abschalten kann, in irgendeiner Form kontrollieren zu können, ist im höchsten Maße arrogant. Ja. Ja, also zu glauben, das wäre dann auch noch sicher. Also ich meine, stellen wir uns mal was anderen vor. Stellen wir uns mal vor, es passiert irgendwelche Umwelteinflüsse, was weiß ich, irgendwelche Gase treten aus dem Boden aus. Das Kraftwerk, das läuft dann für sich, weil keiner mehr da ist, der das in irgendeiner Weise bedient. Hm. Ja, was passiert dann? Ja, eben genau. Genau, es gibt zwar automatische Vorrichtungen, aber Entschuldigung, wir reden hier von einer Technik, da waren die Russen vor 10 Jahren noch modern. Ja, ich muss auch da ganz klar sagen, hier ist es eben nicht so, wie viele Leute denken, ja, dass man schaltet das Atomkraftwerk ab, die Notabschaltung wird ja so oft zitiert, ja, da kann nichts passieren, wir haben automatische Notabschaltung, dann ist alles okay. Das ist vollkommener Blödsinn. Ein abgeschalteter Reaktor wird dann erst kritisch, ja, das ist jetzt in dem Fall falscher Zusammenhang, der Reaktor wird nicht kritisch, sondern es wird eine kritische Situation daraus, in dem Moment, wo der Reaktor abgeschaltet wird, denn dann ist das Kernkraftwerk vollkommen auf Energiezufuhr von außen angewiesen. Und es ist nicht ohne Grund so, dass das Ganze passiert immer bei den Abschaltungen, ja. Es ist eben auch so, dass ein Kraftwerk, das kann nicht abgeschaltet werden und dann ist gut, sondern das muss noch Wochen danach gekühlt werden. Mhm. Ja, und wenn diese Kühlung, wie eben jetzt in Japan, versagt, dann schmilzt der Kern. Ja, und dann haben wir eben einen GAU. Richtig, und auch noch dazu möchte ich mal jetzt erwähnen, ich glaube nicht, dass es im Moment bei der einen Geschichte bleibt. Also der zweite, wissen wir ja, ist ja auch schon am Brodeln. Und der zweite hat bereits auch eine Kernschmelze, ja, das war heute Morgen in den Nachrichten gesagt worden. Also es gibt 2 Kernschmelzen momentan. Ich denke aber, das ist noch nicht vorbei. Ich meine, im Moment werden keine von den Reaktoren mit entsprechender Energie versorgt, dass die Kühlungsmöglichkeiten oder alle gegeben sind. Das heißt, da wird auch spätestens nach dem Beenden der Batterieenergie dieselben Probleme auftauchen. Ja. In Fukushima 2 3 Reaktoren ohne regelgerechte Kühlung. Ja. Komischerweise hört man von Fukushima 2, das ist also 12 Kilometer entfernt von Fukushima 1, hört man nichts mehr. Ja, offenbar gelingt es dort den Betreiber, also die Nachrichten dort komplett abzublocken und alles zu konzentrieren auf Fukushima 1. Zu diesen Bezeichnungen Fukushima 1 und 2, da möchte ich noch was dazu sagen. Bei uns werden damit Blöcke bezeichnet, wie zum Beispiel Biblis A, Biblis B, ja, oder so, oder Philipsburg 1 und Philipsburg 2 und so. Das ist aber eben in Japan dort in dem Fall nicht so. Fukushima 1 ist ein Kraftwerk mit, ich glaube, 3 Reaktoren, waren zumindest in dem Zeit in Betrieb, 3 Reaktoren. Ja? Und Fukushima 2 hat 6 Reaktoren, davon waren 3 in Betrieb. Und alle 3 in Fukushima 2, ja, haben Probleme mit der Kühlung. Und ja, mehr weiß man nicht, weil mehr Informationen gehen dort momentan nicht raus. Fukushima 1 war der Reaktor 1 eben gleich kritisch geworden. Der Wasserstand sank eben ab. Die Brennstäbe waren 2 Meter aus dem Kühlwasser quasi heraus. Damit war eigentlich die Kernschmelze schon unabwendbar. Was jetzt getan wird, ist eben Schadensbegrenzung. Und dann später hat es eben auch bei dem Reaktor 3 in Fukushima 1 diese Kernschmelze gegeben. Ebenfalls der Wasserstand ist gesunken, die Brennstäbe lagen frei. Und ja, jetzt wird halt beide, werden jetzt mit Meerwasser gekühlt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, was natürlich dramatische Verseuchungen für die ganze Region zu bedeuten hat. Auch das Meerwasser, also praktisch das Meer um Japan herum, beziehungsweise an dieser Küste, ja, ist jetzt eben dann drastisch verseucht. Warum wissen wir, also warum das gemacht wird, sollte man vielleicht auch dazu sagen, wenn eine Kernschmelze so weit vorangegangen ist, dass sich das Material durch den Boden frisst, auf das Erdreich trifft und dann auf Wasser trifft, wird eine Explosion geschehen wie in Tschernobyl, genau. Ja. Und das ist allerdings bei einem Reaktor in dieser Größenordnung noch viel fataler. Ja, stimmt. Daher nimmt man halt im Kauf eine Verseuchung in eher geringerem Maß im Vergleich durch die Wasserversorgung, durch die Meerwasser, sag ich mal, Kühlung. Ja. Genau. Also das muss man auch ganz klar sagen. Der Reaktor in Japan, das ist einer der größten der Welt, oder es ist der größte der Welt, Fukushima, ja, größte Atomanlage der Welt, und dieser Reaktor ist diese beiden Reaktoren sind um einiges stärker als von der Leistung her als der in Tschernobyl. Und man muss sich mal das Chaos ausdenken, ja, 2 Reaktoren haben eine Kernschmelze, wo jetzt einfach nur noch mit letzter Kraft drum gekämpft wird, dass eben der Kern sich nicht durch die Ummantelung frisst, und 3 weitere sind quasi in einer kritischen Kühlung, oder wie man das auch ausdrücken will, man weiß eben nicht genau, was da los ist. Wie sind sie ohne Kühlung? Sind die Kernschmelzen den weiteren 3 Reaktoren unumgänglich? Ja, unvermeidbar ist das. Sofern noch eine Art Notkühlung oder so existiert, könnte das eventuell verhindert werden. Also es ist ein totales Chaos. Das Maß, das in Radioaktivität ausgetreten ist und sich jetzt eben schon auch auf Landstriche verbreitet, ist katastrophal. 5 Minuten vor der Sendung habe ich erste Twitter-Meldungen gesehen, dass bereits in Tokio Strahlung nachgewiesen werden konnte. Ich hoffe, dass diese Meldung nicht bestätigt wird, dass die sich nicht bestätigt, weil... Ja, die habe ich auch gelesen, und derjenige, der es geschrieben hat, bietet ja auch eine Bestätigung. Ja, wenn das passiert, dann haben wir einen Riesenchaos. Aber ich weiß gar nicht, was noch, ob man das überhaupt noch toppen kann, was jetzt schon los ist. Weil Japan hat auch eine eigene Lebensmittelversorgung, ja. Viel Fischkonsum, ja. Das Meer, zumindest in diesem Bereich, ist jetzt verseucht. Land, hoffentlich bleibt der Wind so günstig stehen, dass es auf die See treibt. Ja? Sonst hat Japan auch noch Probleme mit eben der Reisversorgung. Die wunderschönen Grünteefelder und ja, qualitativ hochwertigen Grüntee, ja, die übrigens, das übrigens auch als Grundnahrungsmittel zählt in den in Japan, ja, werden dann wahrscheinlich nur noch mit einer gewissen Strahlenbelastung dann zu genießen sein. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich kann es nur wirklich hoffen. Und ja, was. Ja, Rio, ich möchte dich noch erinnern an das, was wir in unserem Telefonat nochmal auch mit angesprochen haben. Ja. Wir reden jetzt ja von der Verstrahlung, okay, aber wir haben ja auch noch eine riesen Öllache, wir haben ja Chemieunfälle, wir haben ja ein GAU in der Natur, das unglaublich ist. Ja, genau, also, guter Ausdruck. Wir haben nicht nur einen GAU in zwei Reaktoren, sondern wir haben auch einen absoluten Natur-GAU momentan. Mehrere Chemiefabriken sind in die Luft geflogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Bilder waren eindrucksvoll zu sehen. Ölraffinerien in Flammen, zum Beispiel in der Region Chiba, nahe Tokio übrigens. Auch in Tokio sind etliche Gebäude eingestürzt und Firmen in Flammen aufgegangen. Ja, eigentlich, das nimmt man schon gar nicht mehr wahr. Die Bilder waren zu sehen, ja, von einer Ölkatastrophe vor der Küste. Aber das geht natürlich in den Hintergrund, da kümmert sich niemand mehr drum. Ja. Auch nicht mehr um den Tanker, der während dem Tsunami havariert ist, auseinandergebrochen ist und dann das brennende Öl quasi mit dem Tsunami auf das Land getragen wurde. Das sind Details, die werden erst vielleicht viel, viel später oder gar nicht dann von der Presse ausgewertet werden, weil eben das Maß der Schäden dermaßen drastisch ist, dass eine lächerliche, sag ich mal jetzt ironisch, eine lächerliche Ölkatastrophe schon gar keine Meldung mehr wert ist. Ja. Chaos. Nun denn, also Ich meine, man muss auch noch eins ganz klar sagen, also der wirtschaftliche Schaden, der Japan jetzt trifft, wird auch in der großen Bugwelle zu uns schwappen. Das ist selbstverständlich. Weil wir sind von der gesamten Industrie, jetzt gerade von der technischen Industrie, extremst abhängig. Ja. Und im Moment würde das bedeuten, wie ich das jetzt empfinde, dass Technik in den nächsten Jahren, ja, soll ich sagen, ganz schön gebremst werden wird. Das kann durchaus sein, ja. Ich habe übrigens eine Meldung gelesen von einem bekannten Wirtschaftsexperten, international anerkannten Wirtschaftsexperten, der hat tatsächlich gesagt, diese Katastrophe, die jetzt passiert ist, wird die Weltwirtschaft zwar etwas erschüttern, ja, aber trotzdem wird es relativ schnell wieder stabil werden. Und auch Japan ist durchaus in der Lage, mit dieser Katastrophe wirtschaftlich fertig zu werden. Der hat das also richtig positiv gesehen. Allerdings, und das hat er eingeworfen, wenn, je nachdem, wie sich jetzt dieses Reaktorunglück entwickelt oder diese Unglücke der Reaktoren, wenn der jetzt außer Kontrolle gerät, also ich meine, der ist ja schon außer Kontrolle, ich weiß gar nicht, was, ob das jetzt schon der Fall ist, den er gesagt hat, oder ob der jetzt gemeint hat, wenn Tokio mit verseucht wird. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn dort ein Super-GAU stattfinden würde, dann würde auch das die Wirtschaft nicht nur in Japan nachhaltig schädigen. Und tja. Also noch ein Grund mehr zu gucken, dass wir schnell wegkommen von der Atomenergie. Natürlich. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, selbst wenn wir es schaffen, wegzukommen von der Atomenergie, wir haben um uns rum viele Länder, selbstverständlich, die wahrscheinlich nicht diesen Kurs fahren wollen auch, oder werden. Nehmen wir mal Frankreich als Beispiel. Ja gut, da muss man natürlich auch Druck machen. Auch das Nachbarland hat da recht, Druck zu machen, denn schließlich wäre bei einem Unglück in Frankreich auch Deutschland betroffen, ja, je nachdem. Also der Wind ist eigentlich das. Ist ja auch vielen nicht bewusst, dass wir von Riesengebieten sprechen. Also wenn hier jetzt irgendwo in, was weiß ich, Neckar-Westheim zum Beispiel ein GAU passieren würde, kann halb Europa einpacken. Je nachdem, wie der Wind weht, ja, stimmt, richtig. Und was für ein Unglück dann passiert bei einer Explosion, wenn man dann nach Tschernobyl praktisch guckt, ja, dort ist ein Riesengebiet für Tausende von Jahren unbewohnbar, ja. Das Gebiet ist so groß, das ist schon ein Viertel von Deutschland, ja. Das ist unfassbar, wenn das in so einem Ballungsraum passiert. Und das Schlimmste ist, Japan ist genauso ein Ballungsraum. Ja. Ja, da leben halt wahnsinnig viele Menschen Und auf einem Fleck. das ist der Also es absolute ist Horror. sehr, sehr traurig und tragisch und ich kann nur sagen, lasst uns wenigstens daraus lernen. Ja, genau. Gutes Schlusswort. Und ja, damit will ich auch den Podcast damit beenden. Ich verzichte jetzt mal auf die obligatorischen Grüße beziehungsweise Glückwünsche und möchte diesmal meine Wünsche komplett an die japanische Bevölkerung richten. Und ja, möchte auch meine Gedanken an die Opfer in Japan richten, und ich kann wirklich nur hoffen, dass nichts weiter passiert als das, was schon passiert ist und nicht mehr zu verhindern ist. Also ich wünsche auch den Japanern noch viel, viel Glück in diesem wahnsinnigen Unglück.